Es ist 8 Uhr. Antenne Düsseldorf. Die Nachrichten. Mit Britta Krusenbaum. Guten Morgen. Corona-Impfung für Kinder bleibt freiwillig. Autonomes Fahren ist Thema im Bundesrat und das Wetter. Neblig, später auch Sonne. In Deutschland wird weiter heftig über Corona-Impfungen für Kinder diskutiert. Bundesfamilienministerin Lambrecht besteht darauf, dass Eltern eine individuelle Entscheidung darüber treffen. Außerdem hätten Kinder und Jugendliche ein Recht auf alle Lockerungen nach dem Lockdown. Eine Impfung dürfe dabei keine Rolle spielen, betont Lambrecht. Michael Bohm mit den Einzelheiten. In 10 Tagen mit dem Wegfall der Impfpriorisierung können sich auch Kinder ab 12 Jahren gegen Corona impfen lassen. Bund und Länder haben das gestern beschlossen. Passend dazu wird die Europäische Arzneimittelbehörde heute voraussichtlich entscheiden, ob der Impfstoff von BioNTech/Pfizer auch für 12-Jährige zugelassen wird. Der Verband Bildung und Erziehung betont aber, die Entscheidung liege allein bei den Eltern. Sie könnten sich bei Kinder- und Jugendärzten kompetent beraten lassen. Und Kanzlerin Merkel versichert, niemand werde zu einer Impfung gezwungen, auch nicht indirekt. Die Corona-Lage entspannt sich weiter. Die Gesundheitsämter in Deutschland haben knapp 7.400 Corona-Neuinfektionen an einem Tag gemeldet. Es gab 192 Todesfälle. Die 7-Tage-Inzidenz sank laut Robert-Koch-Institut bundesweit auf unter 40. In NRW tritt heute eine neue Corona-Schutzverordnung des Landes in Kraft. Sie sieht Lockerungen nach einem 3-Stufen-Plan vor, der sich nach den 7-Tage-Inzidenzen im jeweiligen Kreis oder der kreisfreien Stadt richtet. Vieles in Sport, Freizeit und Kultur ist je nach lokalem Infektionsgeschehen dann wieder möglich. Der Bundesrat hat heute viel vor. 44 Gesetze aus dem Bundestag will die Länderkammer behandeln. Dazu gehören Regelungen zum autonomen Fahren und zu mehr Schnellladesäulen für E-Autos. Infos von Ursula Winkler. Die deutschen Straßen sollen die ersten weltweit sein, auf denen fahrerlose Autos unterwegs sind. Schon ab kommendem Jahr sollen regelmäßig Shuttlebusse Menschen oder Transporter Waren auf festgelegten Strecken befördern. Ein Bordcomputer steuert dabei ganz alleine, ohne von einem Fahrer kontrolliert zu werden. In Notfällen hält das Fahrzeug dann am Straßenrand. Und damit E-Autos flächendeckend schneller geladen werden können, sollen in den nächsten Monaten an 1000 Stellen sogenannte Schnellladesäulen mit einer Leistung von über 150 Kilowatt entstehen. Deutschland setzt auf Aussöhnung mit dem heutigen Namibia. Die Bundesregierung erkennt die Gräueltaten der deutschen Kolonialmacht an den Volksgruppen der Herero und Nama vor über 100 Jahren als Völkermord an. Die Nachkommen werden in den nächsten 30 Jahren mit 1,1 Milliarden Euro unterstützt. Deutschland will offiziell um Vergebung bitten. Darauf haben sich die Regierungsdelegationen aus beiden Ländern nach fast 6 Jahren Verhandlungen verständigt. Syriens Machthaber Assad hat bei der Präsidentenwahl nach offiziellen Angaben über 95% der Stimmen bekommen. Für den 55-Jährigen ist es die 4. Amtszeit. Er regiert seit 2000 in dem Bürgerkriegsland. Die Opposition nennt die Wahl unrechtmäßig. Sie spricht von einer Farce. Das waren die Nachrichten mit Britta Krusenbaum. Das Düsseldorf-Wetter. Da sind so langsam vorsichtige Sommergedanken erlaubt. Es liegt in der Luft. Das kühle Schauerwetter, das ist irgendwann heute Nacht mal endlich abgeflogen. Stattdessen ab heute freundlicher, heute schon mal 6 Stunden Sonne bei bis zu 18 Grad. Morgen wird so ähnlich, Sonntag und Montag dann sogar 15 Stunden Sonne jeweils und deutlich über 20 Grad. Aktuell ist es noch ein bisschen frisch, 8 Grad hier bei uns in der Innenstadt. Antenne Düsseldorf, Verkehr. Gemeinsam besser ankommen. Stau im Linksrheinischen, unter anderem auf der Hertha-Landstraße stadteinwärts. Da rund um den Handweiser bitte dran denken, dass es länger dauert, wenn man da durch dieses Baustellenlabyrinth fahren will in Herth. Außerdem auf der Bremenstraße stadtauswärts vor dem Mörsenbrucher Ei 1 Kilometer Stau und 5 Minuten plus. Antenne Düsseldorf am Morgen mit Arne Klüh. Am Freitagmorgen freue mich, dass ihr dabei seid. Miley Cyrus ist das Midnight Sky. pulled back, cause the sweat's dripping off of her face. Said it ain't so bad if I wanna make a couple mistakes. You should know right now that I never stay put in one place forever. Antenne Düsseldorf um 7:07 am Freitag. Beste Zeit, um sich für die eigene Hochzeit fertig zu machen oder für die, auf der man zu Gast ist. Brautstrauß abholen, nochmal Schuhe polieren und so. Aber ja, es war und ist immer noch eine schwierige Hochzeitszeit. Jetzt mit Corona, Pandemie ist ja nicht vorbei. Selina im Homeoffice, wir reden heute über die Hochzeiten, die trotzdem waren, ja, und die, die noch geplant sind, trotz Corona. Ja, und es ist total klar, so heiraten in den letzten Monaten, hat man doch sich irgendwie anders vorgestellt. Und auch in der nächsten Zeit ist es tatsächlich ja noch unsicher. Ich glaube, das haben wir mitbekommen, auch wenn wir alle vielleicht gerade nicht heiraten. Aber das hält euch alle hier nicht vom Planen ab. Heike, du zum Beispiel, du bist gerade in Vorbereitung. Wir möchten tatsächlich am 24.08. diesen Jahres heiraten und hoffen sehr, dass wir so feiern können, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir waren gestern im Landgasthaus Fremann, haben dort ein kleines Vorgespräch gehabt und sind so verblieben, dass wir 3 Gästelisten tatsächlich machen müssen, weil keiner weiß, wie die Zahlen im August sind, ob alles wieder so ist wie normal, in der Hoffnung, dass viele geimpft sind. Oder wir müssen uns komplett wieder einschränken, bis dahin, dass wir einen Caterer kommen lassen und das dann zu Hause machen. Also alle Varianten muss man irgendwie in diesem besonderen Jahr mit einplanen. Aber es ist auch was Besonderes, wenn man es positiv sieht. Wer hat schon in einem Pandemiejahr geheiratet? Ja. Ich glaube, das ist auch echt die coolste Art, das uns zu sehen, oder? Ja. Es geht ja schließlich auch nur um euch zwei, ne? Absolut und ja, krass, da mit 3 verschiedenen Gästelisten zu arbeiten. Ja. Es gibt auch wirklich viele, die sich schon getraut haben. Ja, allen von euch muss ich an der Stelle sagen, alles Liebe und herzlichen Glückwunsch noch. Und da hat uns Stefan zum Beispiel auf Facebook von seiner schönen, tollen Hochzeit erzählt. Ist erst gut einen Monat her. Stefan, du sagst da, wir haben uns am 25. März getraut, haben da geheiratet. 2 Monate sind es ja, wir haben ja schon Mai. Leider alleine, zu zweit, schreibst du Stefan, wovon meine Frau aber nichts wusste. Vor dem Amt standen Trauzeugen, Freunde und Arbeitskollegen, Corona-konform mit Maske und vom Amt genehmigt. Es war einfach mega. Nach einem kurzen Sektempfang wurden wir nach Hause gefahren. Meine Frau dachte, das war es. Aber ich hatte einen entsprechenden Leihwagen gemietet, damit sie mit Kleid in den Wagen passt. Und im Kofferraum standen 5 von mir beauftragte Hochzeitstorten. Dann sind wir zu ihren Eltern, zu den Großeltern, zu meinen Eltern und den Trauzeugen gefahren, natürlich mit Schnelltest. Und dann haben wir jeweils immer neu eine Torte angeschnitten. Dieses Erlebnis, das nimmt uns keiner. Das ist wirklich eine super Geschichte. Gehört zu, kann ich meinen Enkeln noch von erzählen, definitiv. Herzlichen Glückwunsch euch allen und allen anderen Verlobten. Lasst euch bitte nicht unterkriegen von Corona. Antenne Düsseldorf ist hier zum Start in das letzte und schöne Maiwochenende. Und die hier stand gestern noch bei Heidi Klum auf der Topmodelbühne. Hast du ja sicherlich auch geguckt, Selina. Da habe ich gerade geschlafen. Ah, Zoe Wies, Girls Like Us. Stars here, stuck here in these waters. So sick to my stomach. Is anybody there? Red lights in the darkness. Everyone's so heartless. Does anybody care? It's so hard to explain with your heart in the cage. Only whisper, but you want the sound. Cause the shock in you. Pressure to take every part of you wants to cry out. It's high for girls like us. We don't know who we trust. Not even the ones we love, cause they don't know. Try to know this pain, cause we don't wanna get hurt again. Left alone out in the rain, they don't know. Mirror in the don't see beautiful, staring back at me. Watching my heart bleed out, trying not to freak out. It's hard for girls like us. We don't know who we trust. Not even the ones we love, cause they don't know. Try to know this thing, cause we don't wanna get hurt again. Left alone out in the rain, they don't know. It's hard for us, for girls like us. Aufstehen und aufdrehen. Wir spielen die Hits im besten Mix. Antenne Düsseldorf am Morgen mit Arne Klü. Wir sind Antenne Düsseldorf. Arne Kühn, mein Name. Moin zusammen. Ich muss sagen, ich freue mich wirklich schon wieder auf die neue Fußballsaison, auch wenn die alte noch gar nicht wirklich rum ist. Die Fans werden zurückkommen. Die zweite Liga wird super spannend mit den ganzen Traditionsclubs. Und ich bin auch sehr gespannt, was die Fortuna auf dem Platz zeigen wird unter ihrem neuen Coach, der ja jetzt offiziell feststeht. Christian Preußer trainiert aktuell noch die zweite Mannschaft des SC Freiburg, gilt als Weiterentwickler von Talenten. Interessante Entscheidung, finde ich, die man im Fortuna-Vorstand da getroffen hat. Und Klaus Allofs hat gestern in 95 um 6 verraten, dass Preußer an der Linie nicht mehr von Axel Bellinghausen unterstützt wird. Ja, es wird eine kleine Veränderung geben. Bisher war es so, dass Axel Bellinghausen ja auch noch zum Trainer gespannt gehörte. Und unsere gemeinsamen Pläne waren, auch das Trainerteam insgesamt etwas zu verschlanken. Und wir haben Gespräche mit Axel auch geführt. Und Axel wird natürlich der Fortuna erhalten bleiben, aber in einer anderen Funktion. Ja, welche Funktion das ist, konnte uns Klaus Allofs noch nicht sagen. Antenne Düsseldorf, guten Morgen am Freitag, 18 nach 8. Ostermann, wir feiern über 70 Jahre Freude am Einrichten. Unser Einrichtungszentrum in Hahn ist geöffnet. Am besten vereinbaren Sie gleich einen Besuchstermin online auf ostermann.de. Also nicht lange suchen, die besten Aktionen gibt's in Hahn. Ostermann, die großen Einrichtungszentren in NRW. Alle aktuellen Infos auf ostermann.de. Volkswagen-Aktion bei Gottfried Schulz. Mehr bekommen, weniger bezahlen. Mit den günstigen Leasingangeboten für den Polo, den T-Cross und den T-Roc. Kleine Anzahlung, kleine Raten und auf Wunsch Versicherung und Werkstattservice zu Top-Konditionen. Und das Beste ist, viele Fahrzeuge sind sofort lieferbar. Im Volkswagen-Zentrum Düsseldorf. Wir sind Auto. Gottfried Schulz. Volkswagen. Kann man eigentlich endlich wieder Urlaub machen? Na klar. Richtig mit Sonne, Meer und gutem Essen? Na klar. Hast du etwa schon was gebucht? Klar. Und die Kinder? Startklar! Bye bye Alltag, hallo Urlaub. Jetzt die Startklar-Angebote von TUI sichern. Voll flexibel mit den TUI-Flex-Tarifen. Überall bei TUI und auf tui.com. Knack den Rewe-Jackpot. Hol dir jetzt dein gratis Jackpot-Ticket pro 15 Euro Einkaufswert und erhalte mehrmals täglich die Chance auf Einkaufsgutscheine im Wert von bis zu 10.000 Euro. Rewe, dein Markt. Wir haben Menschen gebeten, den einzigartigen Geschmack von Milchschnitte zu beschreiben. Milchcremig. Locker, lecker. Einfach, Ich hol mir jetzt eine. Milchschnitte gibt's im Kühlregal. Und bei uns im Kühlschrank. Schon bald wird Ihr Zuhause für die ganze Familie noch schöner und noch gemütlicher. Dank Schaffrath, der Nummer 1 für Ihr Zuhause. Ab sofort shoppen Sie wieder an allen Standorten, wie Sie es gewohnt sind. Ohne Test und Termin. Die Corona-Schutzmaßnahmen werden natürlich eingehalten. Jetzt vorbeikommen und Möbel shoppen bei Schaffrath. Gut informiert durch den Tag. Die Nachrichten aus Düsseldorf immer um halb. Bei Antenne Düsseldorf. Taking pages from a magazine. Been looking for the answers ever since we were 17. You know the truth can be a weapon to fight this world of ill intentions. New answer to the same question. How many times will you learn the same lesson? I think they got it all. Came for, and we couldn't want it anymore. Could never turn back now. Got to leave it all on the floor. Been dreaming of the payoff through the struggles and the trade-offs. Fighting tooth and nail on the way out. tell them the truth, but they think it's just made up. I think they got it all wrong. We just gotta hold on and on and on and on. 'Cause we're gonna be. Endlich Frühlingswetter, Freitagmorgen, 8.23 Uhr ganz genau. Ah, so ein kleiner, schöner Zug Luft durch die Nase und das Gefühl ist wunderbar an diesem Tag. Und wenn es dann noch durchs Telefon regnet. Guten Morgen, hier ist die Nicole. Ich habe gerade 600 Euro im Geldregen gewonnen und freue mich riesig. Dann kann der Tag doch nur gut werden. Antenne Düsseldorf. Der Geldregen. Eure Chance auf 50.000 Euro. Das war die Nicole, die hat sich über 600 Euro heute Morgen gefreut. Wie viel holt ihr raus aus dem Geldregen? Ich hoffe viel, denn in einer der nächsten drei Runden sind garantiert mindestens 5.000 Euro drin. Bewerbt euch jetzt für die aktuelle Spielrunde 01379 36 5000. Das ist unsere landesweite Geldregen-Hotline. Kostet euch 50 Cent pro Anruf vom deutschen Festnetz und vom Handy, je nachdem ein bisschen mehr. Teilnehmen könnt ihr, sobald ihr 18 seid oder älter. Und alle Teilnahmebedingungen findet ihr auch nochmal bei uns und auf antennedüsseldorf.de. Viel Glück wünsche ich euch. Hier ist Olivia Rodrigo, Driver's License. My driver's license last week, just like we always talked about. 'Cause you were so excited for me to finally drive up to your house. But today I drove through the suburbs crying 'cause you weren't around. And you're probably with that blonde girl who always made me doubt. So much older than me, she's everything I'm insecure about. Yet today I drove through the suburbs, 'cause how could I ever love someone else? And I know we weren't perfect, but I've never felt this way for no one. And I just can't imagine how. Said forever, now I drive alone past your street. Antenne Düsseldorf. An guten Tagen leuchtet alles so schön hell und meine Uhr tickt nicht so schnell. Trotz gestern Abend bin ich wach und ziemlich klar, mag selbst den Typ im Spiegel da. An guten Tagen steh ich einfach nie im Stau und meine Zweifel machen blau. Der Wind ist warm und hat sich endlich mal gedreht und vielleicht läufst du mir über den Weg. An guten Tagen gibt es nur hier und jetzt. Schau ich nicht links und rechts, vielleicht nach vorn, doch nie zurück. An guten Tagen ist unser Lachen echt und alle Fragen weg, auch wenn's nur jetzt und nicht für immer ist. An guten Tagen strahlen die Straßen nur für uns, grauer Beton wird plötzlich bunt. Die beste Bar rollt uns den roten Teppich aus. Ey, gestern flogen wir noch raus. An guten Tagen pumpt das Herz wie frisch verliebt. Zeit wird wertvoller, je weniger es gibt. Doch umso schöner ist mit euch in meinen Armen. 100 Leben an einem Tag. An guten Tagen gibt es nur hier und jetzt. Schau ich nicht links und rechts, vielleicht nach vorn, doch nie zurück. An guten Tagen ist unser Lachen echt und alle Fragen weg, auch wenn's nur jetzt und nicht für immer ist. Und weil ich weiß, dass meine Sonne Pausen braucht und sich dann irgendwo versteckt, mach ich ein Foto, denn das Licht ist grad so schön, damit ich auch an schwarzen Tagen die Hellen nicht vergesse. An guten Tagen gibt es nur hier und jetzt. Es ist 8.30 Uhr. Antenne Düsseldorf. Die Nachrichten. Mit Robert Janz, guten Morgen. Intensivmediziner sind gegen schnelle Kinderimpfungen. Die Stadt Düsseldorf versucht, Ansteckungswege besser nachzuvollziehen und das Wetter ist heute deutlich besser als gestern. Die Intensivmediziner sind gegen vorrangige Corona-Impfungen von Kindern und Jugendlichen. Kinder erkrankten häufig asymptomatisch oder im Verlauf harmlos, teilte die Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin mit. Außerdem sei Impfstoff weiter knapp, heißt es in den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Auch heute meldet das Robert-Koch-Institut wieder niedrige Corona-Infektionszahlen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt landesweit bei 46. Heute treten in NRW in vielen Städten und Gemeinden umfangreiche Lockerungen in Kraft. Und auch bei uns gibt es Lockerungen. Ab heute dürfen wir wieder einkaufen, ohne vorher einen Termin zu machen oder einen negativen Corona-Test vorlegen zu müssen. Die Einzelhändler in unserer Stadt sind angesichts der heutigen Lockerungen erleichtert, dass damit das Shoppen wieder etwas einfacher wird. Die Sprecherin des Handelsverbandes in Düsseldorf, Carina Peretzke, sagte uns, die Maskenpflicht wolle man zunächst gerne beibehalten. Die Maskenpflicht besteht natürlich weiterhin. Da gab es auch schon Anfragen zu. Das finden viele Händler aber auch sehr gut. Es sind ja auch noch nicht alle Mitarbeiter im Handel geimpft und so ist die Sicherheit an der Stelle, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, natürlich noch einmal höher. Weitere Lockerungen gibt es im Bereich Sport, Kultur und Freizeit. So dürfen ab heute unter anderem Kinos und Theater wieder öffnen, ebenso wie Minigolfplätze. Wer steckt wen wo mit dem Coronavirus an? Die Stadt kann diese Fragen jetzt deutlich besser beantworten. Grund ist ein Verfahren, das an der Uniklinik Düsseldorf angewendet wird. Dazu werden die Virenproben eines Infizierten so detailliert untersucht, dass die Übertragungswege besser nachvollzogen werden können. Die Daten werden in kürzester Zeit online an das Gesundheitsamt gemeldet. Mit diesen Informationen kann die Stadt dann über mögliche Schutzmaßnahmen entscheiden. Fortuna-Fans müssen sich an einen neuen Namen gewöhnen, denn seit Donnerstag ist es offiziell: Christian Preußer wird der Nachfolger von Trainer Uwe Rösler. Der 37-Jährige ist noch für die zweite Mannschaft des SC Freiburg verantwortlich und steht in dieser Saison kurz vor dem Aufstieg in die dritte Liga. Klaus Allofs, der Sportvorstand der Fortuna, hat am Abend in unserer Fortuna-Sendung gesagt, dass man sehr zuversichtlich sei, mit Preußer den richtigen gefunden zu haben. In den Gesprächen hat sich herauskristallisiert, dass er, glaube ich, verschiedene Facetten eben auch dazu bieten hat. Und so schätzen wir ihn auch ein, dass er, glaube ich, auf situationsbedingt eben die Dinge angehen wird. Also ihn jetzt wirklich jetzt schon in eine Schublade zu legen und zu sagen, das ist sein Stil und so ist er, ich glaube, das wäre vollkommen falsch. Außerdem sagte Allofs, dass Axel Bellinghausen in der kommenden Saison nicht mehr als Co-Trainer arbeiten wird. Bellinghausen wird der Fortuna dennoch erhalten bleiben, allerdings in einer anderen Funktion. Und das waren die Nachrichten mit Robert Janz. Vielen Dank. Das Düsseldorf-Wetter. Heute und morgen legen wir noch ein bisschen verhaltener los. Dieses Sonnenvergnügen wird noch teilweise ausgebremst von Wolken. Bleibt aber trocken bei bis zu 18 Grad und ab Sonntag dann spätestens strahlend blauer Himmel und an die 25 Grad. Bei uns in der Innenstadt sind es jetzt gerade 9 Grad nach der relativ klaren Nacht. Noch ein bisschen frischer. Antenne Düsseldorf, Verkehr. Gemeinsam besser ankommen. Sieht aber auch so schon sehr passabel aus da draußen, muss ich sagen. Das wollte ich nochmal gerade loswerden. So, es wird geblitzt auf der Cäcilienallee stadtauswärts. 50 sind da erlaubt. Bitte fahrt nirgendwo zu schnell. Danke euch fürs Melden. Bremstraße vor dem Mörsenbrucher All, dichter Verkehr, 5 Minuten plus stadtauswärts. Und Völklinger Straße stadteinwärts vor dem Rhein-Ufer-Tunnel. 5 Minuten plus, da gibt es eine Baustelle. Außerdem Achtung Autofahrer auf der A3 Oberhausen-Köln zwischen Kreuz Leverkusen und Leverkusen-Zentrum. Eine ungesicherte Unfallstelle auf dem rechten Fahrstreifen. Antenne Düsseldorf am Morgen. Es ist Freitag. Schönen guten Morgen. Arne Kühe hier. Saturday night in the summer, sundown and they all come out. Lamborghinis and they're in it, hummus. The party's on, so they're heading downtown. Everybody's looking for a come up, and they wanna know what you're about. Me in the middle with the one I love, and we're just trying to figure everything out. We don't fit in well, 'cause we are just ourselves. I could use some help getting out of this conversation. Beautiful people, top designer clothes, front row fashion shows. What you do and who'd you know inside the world? Beautiful people, champagne and roll up nose, breathing up some broken holes. Surrounded but still alone, let's leave the party. That's not who we are. We are, we are, we are. We are not beautiful. That's not who we are. We are, we are, we are. We are not beautiful. I lay true for hours last night and we made it nowhere. Now I see stars in your eyes when we're halfway there. Now I'm not fazed by all the lights and flashy cameras. With my arms around you, there's no need to care. We don't fit in well, we are just ourselves. I could use some help getting out of this conversation here. No looks done in this, don't ask that question here. This is my only fear that we become beautiful people. Top designer clothes, front row fashion shows. Do and would you know? Schönen guten Morgen um 8.37 Uhr. Antenne Düsseldorf hier mit Arne Klü. Uns erwartet ein sehr, sehr schickes Wochenende. Nicht nur, weil das Wetter Ende Mai endlich merkt, dass Mai ist, sondern auch, weil ab heute neue Lockerungen greifen. Sie stehen in der neuen Corona-Schutzverordnung für NRW. Bei uns im Netz haben wir sie aufgelistet für euch. Zum Beispiel können wir ab heute lockerer shoppen. Carina Peretzke vom Handelsverband hier in Düsseldorf, dass wir jetzt ohne Test und ohne Termin in die Läden können, müsste sie doch freuen. Das freut uns sehr. Das freut aber vor allem die Händler enorm. Ich habe auf unsere Nachricht mit den Inhalten der neuen Verordnung viele Mails von glücklichen Händlern zurückbekommen. Die Erleichterung ist wirklich riesig. Düsseldorf ab heute also wieder Shopping City. Achtung, das hier ist eine amtliche Warnung vor ungewohnten Hindernissen auf dem Straßenpflaster. Nennt sich Menschen. Die Düsseldorfer sind die ekelhaftesten, unfreundlichsten Menschen, die es eigentlich gibt. Hallo? Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. What you came for. Lightning strikes every time she moves. Was a ship that put to sea. The name of the ship was a Bully of Tea. The winds blew up her bow, up down, oh, below my bully boys blow. Soon may the Willowman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. She'd not been 2 weeks from shore when down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Soon may the Willowman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Before the boat had hit the water, the whale's tail came up and caught her. Hands to the side, harping and fought her when she dived down low. Soon may the will a man come to bring us sugar and tea and rum? One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. No line was cut, no whale was freed. The captain's mind was not of greed, and he belonged to the whaleman's creed. She took that ship in tow. Soon may the whaleman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. For 40 days or even more, the line went slack, then tight once more. All boats were lost, there were only four, but still that whale did go. Soon may the whaleman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. As far as affair, the fight's still on. The line's not cut and the whale's not gone. The whaleman makes his regular call to encourage the captain, crew and all. Soon may the whaleman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Soon may the whaleman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. 8:43, endlich Sonne, endlich Grillen. Super Wochenende steht an. Ach, ihr braucht einen neuen Grill? Antenne Düsseldorf. Der Geldregen. Eure Chance auf 50.000 Euro. Da können wir helfen. Nicole hat gerade ihre 600 Euro, die sie gewonnen hat, auch direkt in neuen Grill investiert. Florian Rogalla im landesweiten Geldregenstudio. Wer ist denn bitte schön jetzt an der Reihe? Es ist die Michelle. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, und Michelle, du erfreust dich, glaube ich, wie so viele von uns jetzt an Dingen, die früher völlig normal waren, aber jetzt was ganz Besonderes. Denn es geht für dich am Wochenende wohin? Zum Essen mit meiner Freundin und mit ein paar Freunden. Und ja, haben wir lange drauf gewartet. Jetzt sitzt man meistens zu Hause und es fehlt halt auch einfach. Ne? Menschen drumherum und das ganze Gewusel und das fehlt einfach ungemein. Wenn die Michelle jetzt ins Restaurant geht, wie sieht dein After-Lockdown-Menü aus? Was gibt's zu essen und was ist das erste Getränk, was du dir bestellen wirst? Also es wird ein eiskalter Eistee sein und ein dicke Schnitzel auf jeden Fall mit Pommes. Das ist jetzt aber nicht typisch griechisch, ne? Nee, das stimmt. Ich hätte jetzt an irgendwie Gyros gedacht, denn du hast mir erzählt, du möchtest unbedingt nächstes Jahr oder sobald es möglich ist, endlich mal wieder Urlaub machen in Griechenland. Wo sollst du da genau hingehen? Nach Santorini würde ich gerne. Ich finde die Architektur da total schön und das Meer und das ist halt nicht nur so wie auf den Fotos, das ist auch wirklich so. Da möchte ich jetzt auch unbedingt mal hin. Okay, Michelle, dann machen wir folgenden Deal. Hier zu Hause gibt es Schnitzel, Pommes und dann in Griechenland die Antipasti-Platte. Ja, auf jeden Fall und einen schönen Wein dazu. Ja, und wir steuern ein bisschen Geld dazu. Jetzt im Geldregen, Michelle, weiter und stopse die Befehle. Ich wünsche dir viel Glück. Los geht's. 600 Euro. Weiter. 1.000 Euro. Weiter. 1.300 Euro. Weiter. Michelle, schade. Es wäre fast schade. Der Urlaub gewesen. Ja, schade. Aber gut, so ist das Spiel. Genau. Alles viel gut. Spaß trotzdem bei Schnitzel und Pommes. Ein schönes Wochenende, ja? Ja, danke. Auch so. Der Geldregen. Ich glaube, Michelle wollte herausfinden, ob die 5.000 Euro hier in dieser Runde versteckt waren. Warnt sie leider nicht. Aber jetzt vielleicht, denn wir wissen, in dieser oder in der nächsten Runde sind die 5.000 Euro garantiert drin. Versucht euch jetzt zu bewerben. Die Leitungen sind geöffnet. 01379 36 5000. Teilnahme ab 18 für 50 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz vom Handy deutlich teurer. Keine Gewinnausschüttung an Minderjährige. Teilnahmebedingungen auf unserer Homepage und bei uns. Die Leitungen sind geöffnet. Die aktuelle Spielrunde läuft. Antenne Düsseldorf. So klingt zu Hause. My heart, reconsider. I've opened the door. I've opened the door. Here comes the summer sun. He burns my skin. I ache again. I'm over you. I thought I had a dream to hold. Maybe that hat's gone. Reach out and touch me still, but this feels so wrong. Before you take my heart, reconsider. Before you take my heart, reconsider. I've opened the door. I've opened the door. Here comes the summer sun. He burns my skin. I ache again. I'm over you. Here comes the winter's rain to cleanse my skin. I wake again. I'm over you. I'm over you. Here comes the summer sun. He burns my skin. I ache again. I'm over you. Tag zusammen, Antenne Düsseldorf zum Start eines schönen Wochenendes. Hier noch kurzer Nachtrag zu den Lockerungen ab heute. Open-Air-Veranstaltungen darf es wieder geben mit bis zu 500 Menschen. Die müssen natürlich getestet, genesen oder geimpft sein. Frage an unseren Hauskabarettisten Jens Neutag. Da atmen die Kollegen und Kolleginnen aber auf, oder? Was im Kulturbereich jetzt Open Air möglich ist, gibt allen ganz, ganz viel Rückenwind, weil das ist eine Größenordnung, wo sich so Veranstaltungen tatsächlich auch rechnen. Hätte man das früher gewusst, hätte man langfristig was vorbereiten können. Ich bin gespannt, wie kurzfristig sowas jetzt noch zu realisieren ist, weil es ja doch auch ein großer Aufwand ist, Open Air Spielstätten zu etablieren. Aber immerhin, das ist möglich. Im Umkehrschluss heißt es, rechenbare und planbare und finanzierbare Drinnenveranstaltungen werden wahrscheinlich noch länger auf sich warten lassen. Und da heißt es, wie in den letzten Monaten für uns auch, Geduld üben. Besten Dank, alles Gute. Mehr von Jens Neutag gibt es übrigens gleich nach 9 in der neuesten Ausgabe von Tacheles. Die dreht sich dieses Mal um den Streit um die Firmung mit Kardinal Wölki in Gerresheim. Jetzt aber noch mal ganz kurz zu den Lockerungen. Wer von euch dieses Wochenende bei dem schönen Wetter gerne raus will, Minigolfplätze, Hochseilgärten, Kletterparks dürfen wieder aufmachen. Ist vielleicht gerade für die Kids noch mal eine schöne Abwechslung, bevor es ja ab Montag wieder in den ganz normalen Ernst des Lebens geht, wenn der reguläre Präsenzunterricht wieder startet. 10 vor 9. You're a world away, somewhere in the crowd. In a foreign place, are you happy? Nothing left to say, so I shut my mouth. So won't you tell me, babe, are you happy now? You're the only one who can up and run, leave me just as empty as the day you came. You hold all the cards, all the broken hearts, strung over your shoulder till it's all in vain. And only you know the strength in your teeth, washing the weight of your pockets so deep. Till your fingers bleed, but don't you dare ask me. Fahrt in die City und den Ausflug ins Grüne. Für die Planer und die Spontanen. Für die, die alles und was Neues erleben wollen. Clever, wer jetzt einsteigt. Die Kamiq Clever Wechselwochen. Beim Kauf eines Skoda Kamiq Clever zum Beispiel 4.000 Euro Wechselprämie und bei der unverbindlichen Preisempfehlung zusätzlich bis zu 2.434 Euro Preisvorteil sichern. Mehr dazu bei Ihrem teilnehmenden Skoda-Partner und auf skoda.de. Skoda. Simply clever. Super frisch, super lecker, super günstig. Das Sparwochenende bei Kaufland mit tollen Angeboten. Zum Beispiel deutscher Spargel weiß-violett, die 1-Kilo-Packung für nur 5 Euro. Und spanische Plattpfirsiche Klasse 1, die 500-Gramm-Schale für nur 1,49. Nur am Freitag und Samstag. Nur bei Kaufland. Noch nie bei Amazon.de bestellt? Für Neukunden ist die Lieferung jetzt gratis. Große Sachen? Yep. Kleine Sachen? Mhm. Oder klitzekleine Sachen? Klar. Sichern Sie sich jetzt Gratislieferung für Ihre erste Bestellung bei Amazon.de. Es gelten die AGBs, kein Mindestbestellwert, Versand durch Amazon. Framstag bei Penny. Diesen Freitag und Samstag Langnese Magnum. Verschiedene Sorten, die Packung für nur 1,88 Euro. Und Minigurken Klasse 1. Das 1-Kilo-Netz für nur 1,99 Euro. Framstags günstig für alle. Erstmal zu Penny. Oh, der Kleine ist schon fertig gewickelt. Jetzt nur noch grillen und genießen. Der Brutzler Berner Style. Kleiner Brutzler mit Käse gefüllt und mit leckerem Geflügelbacon umwickelt. Der Brutzler von Wiesenhof. Mann, ist das eine Wurst. Normalerweise zahlst du beim Einkaufen so. Geldbeutel suchen, Geldbeutel öffnen, Geld hinlegen, Wechselgeld nehmen, Geldbeutel schließen. Doch jetzt geht Bezahlen viel einfacher. Einfach Lidl Pay in deiner Lidl Plus App aktivieren. An der Kasse scannen, bezahlen und sparen. Jetzt die Lidl Plus App runterladen, für Lidl Pay registrieren und einen 5-Euro-Coupon nach der ersten Nutzung erhalten. Lidl lohnt sich. Welche Vorteile der Oronics-Händler in deiner Nähe hat? Na, er kennt dich. Hey, Thorsten! Und sagt sowas wie... Guck mal, das wäre doch was für die EM. Der 70-Zoll Philips Smart TV mit Dolby Vision, Dolby Atmos und dreiseitigem Ambilight. Nur 799 Euro. Euronics, für dein bestes Zuhause der Welt. Willkommen bei der Rewe-Preisverleihung. Der heutige Sensationspreis geht an Pop-Eiersalat. Die 150 Gramm Becher für nur 79 Cent. Und der Knallerpreis geht an Barilla Pasta. Je 500 Gramm Packung jetzt für nur 79 Cent. Rewe, dein Markt. Morgen. Sollten wir nicht alle mehr machen lassen? So, alles fix und fertig für Sie. Mühelos neu einrichten mit Hardeck. Woanders kaufen lohnt sich nicht. Jetzt mit kostenloser Lieferung und Montage. Mehr bei Hardeck und auf hardeck.de. Obst und Gemüse bei Aldi? Kann so richtig. Und ist diese Woche noch günstiger. Zum Beispiel knackig frische Gurken unverpackt. Das Stück zum Original-Aldi-Preis von nur 49 Cent. Kann viel, kostet wenig. Freu dich auf die ganze frische Auswahl. Jetzt bei deinem Aldi. Guten Morgen, Florian Rogalla hier aus dem landesweiten Geldregenstudio. Für Michelle gab es gerade leider den Blitz, aber für euch gibt es jetzt vielleicht 5.000 Euro, denn in dieser oder in der nächsten Runde sind garantiert mindestens 5.000 Euro versteckt. Findet's raus, ob es jetzt schon soweit ist. 01379 36 5000. Teilnahme ab 18 für 50 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz vom Handy deutlich teurer. Keine Gewinnausschüttung an Minderjährige. Teilnahmebedingungen auf unserer Homepage und bei uns. Der Geldregen. Don't know if I can be here without you. This running around has got me falling down. Tell me you need me the way that I need you. Cause drinking about you doesn't change us now. Oh, I'm way down, broken lately. I keep hoping you say it's not true. Cause I'm drowning in your waters. Feels like I'm not over you. Not over you. Don't let me go. Don't let me go. Don't let me go. Show me that you got me. Now don't let me go. Don't let me go. Whenever you feel lonely, just show me that you got me. Now don't let me go. Don't let me go. Don't let me go. Show me that you got me. Now don't let me go. Don't let me go. Whenever Maybe you're happy, I wanna be happy for you. But all that I know is that we're meant to be. Oh, I'm way down, broken lately. I keep hoping you say it's not true. Cause I'm drowning in your waters. Feels like I'm not over you, not over you. You got me, so don't let me go. Don't let me go. Whenever you feel lonely, just show me that you got me, so don't let me go. You said that I should move on and find another love, but it'll always be you, nobody but else. Oh, even if I move on, I'll never let you go. So show me that you got me, so don't let me go. Unsere Nachrichten nach nur einem Spot. Heute 90 Millionen Euro im Eurojackpot. 90 Millionen! Eurojackpot, die Chance auf dein Traumleben. Jetzt überall bei Westlotto. Teilnahme ab 18. Gewinnchance rund 1 zu 95 Millionen. Glücksspiel kann süchtig machen. Weitere Infos bei Westlotto.